Kapitel 13. Aus dem Halblicht des Embryonenmagazins tauchte Henry Foster auf. »Lust, mit mir heute Abend ins Phylorama zu gehen?« Lenina schüttelte wortlos den Kopf. »Schon verabredet?« Henry interessierte immer, wer in seinem Freundeskreis gerade wen nahm. »Mit Benito vielleicht?« fragte er. Sie schüttelte den Kopf. Henry fiel die Müdigkeit der violetten Augen auf. Die Blässe im Lupuslicht, der Kummer in den Winkeln des unfrohen karmesinroten Munds. »Du bist doch nicht krank, oder?« fragte er, ein klein wenig nervös, besorgt, dass sie sich eine der wenigen verbleibenden ansteckenden Krankheiten eingefangen haben könnte. Doch Lenina schüttelte nur den Kopf. »Nun, du solltest trotzdem lieber zum Arzt gehen«, meinte Henry. »Der Arzt als Korrektiv gegen's Tief«, setzte er aufmunternd hinzu, und bekräftigte den hypnopädischen Spruch mit einem Schulterklopfen. »Vielleicht brauchst du eine Graviditätssubstitution«, schlug er vor. »Oder eine extra intensive HLS? Manchmal ist die gewöhnliche Heißleidenschaftssubstitution nämlich nicht ganz...« »Fort nochmal!« herrschte Lenina ihn an und brach damit endlich ihr hartnäckiges Schweigen. »Halt doch die Klappe!« Sie wandte sich wieder den vernachlässigten Embryonen zu. HLS, dass sie nicht lachte. Und genau das hätte sie wohl auch getan, wäre ihr nicht eher zum Heulen gewesen. Als hätte sie nicht selbst genug HL. Laut seufzend zog sie ihre Spritze neu auf. »John«, murmelte sie. »John«, dann »gütiger fort«. Und dann, erschrocken, »habe ich diesem seine Schlafkrankheitsspritze nun gegeben oder nicht?« Sie konnte sich beim besten Willen nicht erinnern. Am Ende beschloss sie, das Risiko einer zweiten Dosis lieber nicht einzugehen und trat am Förderband vor die nächste Ballonflasche. 22 Jahre, 8 Monate und 4 Tage später würde im Mwanza Mwanza ein vielversprechender Alpha-Manager an der Trypanosomiasis sterben. Der erste Fall in über einem halben Jahrhundert. Seufzend ging Lenina ihrer Arbeit nach. Eine Stunde später las ihr Fanny in der Umkleide energisch die Leviten. »Aber es ist absurd, dich da so hineinzusteigern. Einfach absurd«, betonte sie. »Und weswegen? Wegen eines Mannes, eines einzigen? Aber es ist der Mann, den ich will. Als gäbe es nicht Millionen andere Männer auf der Welt. Aber die will ich nicht. Woher willst du das wissen, wenn du es gar nicht versuchst? Ich habe es doch versucht. Mit wie vielen?« fragte Fanny und hob verächtlich die Schultern. »Einem? 2?« »Dutzenden«, kopfschüttelnd fügte Lenina hinzu. »Aber es hat nichts genützt.« »Du musst durchhalten«, mahnte Fanny strikt. Nur war unverkennbar ihr Glaube an das eigene Rezept erschüttert. »Ohne Durchhaltevermögen erreicht man nichts.« »Und in der Zwischenzeit? Denk nicht an ihn.« »Ich bin machtlos dagegen.« »Dann nimm Soma.« »Tu ich doch. Nimm es weiter. Aber in den Zeiten dazwischen habe ich ihn immer noch gern. Ich werde ihn immer gern haben.« »Wenn das so ist«, meinte Fanny entschieden, »dann nimm ihn, ob er will oder nicht.« »Du hast ja keine Ahnung, wie sonderbar er sich aufgeführt hat. Umso mehr Grund, hart durchzugreifen. Das sagt sich so leicht. Lass dir das nicht bieten. Unternimm etwas!« Fannys Stimme wurde zur Posaune, als hielte sie beim FVJF einen Gastvortrag vor blutjungen Betaminus. »Ja, unternimm etwas, jetzt, unverzüglich!« »Ich trau mich nicht«, sagte Lenina. »Du brauchst doch vorher nur ein halbes Gramm Soma zu nehmen. Und jetzt gehe ich baden.« Fanny rauschte mit ihrer Handtuchschleppe davon. Es klingelte. Und der Wilde, der an diesem Nachmittag inbrünstig auf einen Besuch von Helmholtz hoffte, denn er wollte sich endlich durchringen, mit ihm über Lenina zu sprechen und mochte sein Bekenntnis nicht einen Augenblick mehr aufschieben, war in wenigen Sätzen an der Tür. Mit einem freudig gerufenen »Dachte ich mir doch, dass du kommst, Helmholtz«, riss er die Tür auf. Auf der Schwelle stand in einem Matrosenanzug aus weißem Acetatsatin und mit Kess über das linke Ohr geschobenem kleinen, runden, weißen Hut, Lenina. »Oh«, machte der Wilde, als hätte ihm jemand einen Schlag in die Magengrube versetzt. Ein halb Gramm hatte genügt, um Lenina alle Sorgen und Hemmungen vergessen zu machen. »Tag, John«, sagte sie lachend und schob sich an ihm vorbei in den Raum. Er schloss automatisch die Tür und folgte. Lenina setzte sich. Es herrschte Schweigen. »Du scheinst dich über meinen Besuch nicht gerade zu freuen, John«, sagte sie schließlich. »Nicht freuen?« Der Wilde sah sie vorwurfsvoll an, dann sank er plötzlich vor ihr auf die Knie, ergriff ihre Hand und küsste sie inbrünstig. »Nicht freuen! Ach, wenn du wüsstest«, flüsterte er, hob zaghaft den Blick und fuhr fort. »Bewunderte Lenina! In der Tat Gipfel der Bewunderung, was die Welt am höchsten achtet wert!« Sie schenkte ihm ein verführerisch zärtliches Lächeln. »Doch ihr, oh ihr«, sie beugte sich ihm mit leicht geöffneten Lippen entgegen, »so, ohnegleichen, näher, näher, so vollkommen seid vom besten jeglichen Geschöpfs erschaffen, noch näher!« Plötzlich sprang der Wilde auf. »Dass ich«, sprach er mit abgewandtem Gesicht, »erst etwas vollbringen wollte, um zu zeigen, dass ich deiner würdig bin. Nicht, dass ich das je sein könnte, aber um zu zeigen, dass ich nicht vollkommen unwürdig bin, wollte ich irgendwas...« »Warum solltest du...« hob Lenina an, ließ den Satz jedoch unvollendet. In ihrer Stimme schwang leichte Verärgerung mit. »Denn wenn du dich vorgebeugt hast, immer weiter vor, mit halb geöffneten Lippen und dich dann, weil so ein Trampel sich überstürzt aufrichtet, auf einmal Luft entgegenlehnst, dann hast du durchaus, selbst bei einem Halbgramm Soma, berechtigten Grund zur Verärgerung.« »In Malpais«, stammelte der Wilde unzusammenhängend, »brachte man ihr das Fell eines Berglöwen, wenn man sie zur Frau wollte, oder einen Wolfspelz.« »Es gibt in England keine Löwen«, zischte Lenina. »Und selbst wenn«, fügte der Wilde grollend mit spontaner Verachtung hinzu, »würdet ihr sie vermutlich aus Helikoptern heraustöten, mit Giftgas oder was weiß ich. Das würde ich nie tun, Lenina.« Er straffte die Schultern, warf ihr verstohlen einen Blick zu, erntete aber als Antwort von ihr nur einen stumm missmutigen, einen verständnislosen. Verwirrt fuhr er fort. »Alles würde ich tun«, dann stammelnd, »was immer du sagst. Es gibt mühvolle Spiele, und die Arbeit erhöht die Lust dran. So geht es mir. Für dich würde ich den Fußboden kehren, wenn du es verlangst.« »Aber es gibt Staubsauger«, sagte Lenina konsterniert. »Das ist gar nicht nötig.« »Nötig ist es natürlich nicht. Aber mancher schnöde Dienst wird rühmlich unternommen. Ich würde gern etwas rühmlich unternehmen, verstehst du das nicht? Aber wenn es nun mal Staubsauger gibt, darum geht es nicht.« »Und Epsilon Semikretans zu ihrer Bedienung«, fuhr sie fort, »wozu dann?« »Wozu? Für dich. Für dich, um dir zu zeigen, dass ich...« »Aber was um alles in der Welt haben Staubsauger mit Löwen zu tun?« »Um dir zu zeigen, wie sehr...« »Oder Löwen. Damit, dass du dich freust, mich zu sehen.« Sie wurde immer ärgerlicher. »Wie sehr ich dich liebe, Lenina«, brach es geradezu verzweifelt aus ihm hervor. Sinnbild der inneren Springflut unerwarteten Hochgefühls war das Blut, das Lenina in den Kopf schoss. »Ist das wahr, John?« »Aber ich wollte es doch nicht sagen«, rief der Wilde und rang die Hände, »nicht bevor...« »Hör zu, Lenina, in Malpais heiraten die Menschen.« »Sie was?« Erneut machte sich Ärger in ihre Stimme breit. »Was redete er denn jetzt schon wieder?« »Für immer. Sie versprechen sich, für immer beieinander zu bleiben.« »Was für eine schreckliche Vorstellung!« Lenina war zutiefst schockiert. »Die Schönheit überdauernd durch ein Herz, das frisch erblüht, ob auch das Blut uns altert.« »Bitte was?« »So ist es auch bei Shakespeare. Doch zerreißt du ihr den jungfräulichen Gürtel, bevor der heiligen Feierlichkeiten jede nach hehrem Brauch verwaltet werden kann?« »Fort, verdammt, John, musst du denn unbedingt in Rätseln sprechen? Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Erst sind es Staubsauger, dann Gürtel. Du treibst mich noch in den Wahnsinn.« Sie sprang auf und packte, als fürchtete sie, er könnte physisch so ausreißen wie gedanklich, sein Handgelenk. »Beantworte mir nur die eine Frage. Hast du mich nun gern oder nicht?« Es entstand eine Pause, dann kam von ihm sehr gepresst: »Ich liebe dich über alles.« »Aber warum sagst du das denn nicht?« rief sie, und sie war so ungehalten, dass ihre spitzen Fingernägel sich in seine Haut bohrten. »Statt von Gürteln und Staubsaugern und Löwen zu faseln und mich wochenlang unglücklich zu machen.« Wütend schleuderte sie seine Hand von sich. »Wenn ich dich nicht so gern hätte«, schwor sie, »wäre ich dir furchtbar böse.« Doch dann flogen ihre Arme um seinen Hals. Er spürte ihre weichen Lippen an seinen. So köstlich zart, so warm und prickelnd, dass er unweigerlich an die verschlungenen Körper in 3 Wochen im Heli denken musste. »Oh, oh«, die stereoskopische Blondine, und »ah, ah«, der mehr als nur lebensechte Moor. Das Grauen, das Grauen. Er suchte, sich zu befreien, aber Lenina umschlang ihn nur umso fester. »Warum sagst du das denn nicht gleich?« raunte sie, als sie den Kopf in den Nacken legte, um ihn zu betrachten. Ihr Blick war zärtlich vorwurfsvoll. »Nicht die dämmerigste Höhle, nicht der bequemste Platz«, donnerte poetisch die Stimme des Gewissens, »die stärkste Lockung, so unser böser Genius vermag, soll meine Ehre je in Wollust schmelzen? Niemals, niemals«, schwor er sich. »Du, Marian«, sagte sie, »ich wollte dich so sehr. Und wenn du mich auch wolltest, wieso?« »Aber Lenina«, begehrte er auf, und da sie ihn unverzüglich losließ, da sie zurücktrat, glaubte er zunächst, sie habe seine stumme Andeutung verstanden. Als sie aber ihren weißen Lacklederpatronengurt löste und ihn behutsam über eine Stuhllehne hängte, ahnte er, dass er sich irrte. »Lenina«, wiederholte er beklommen. Sie griff sich an die Halsgrube und zog. Ihr weißes Matrosenhemd klaffte bis zum Saum. Böse Vorahnung verfestigte sich zur Gewissheit. »Lenina, was tust du da?« »Sitt, sitt«, ihre Erklärung kam ohne Worte aus. Sie stieg aus ihren Schlaghosen. Ihr Sipmi-Dessous war hell muschelrosa. Der goldene Teeschieber des Erzkollektivsängers baumelte auf ihrer Brust. »Denn diese Milchbrust, die durch die Fenster kehrt, der Männeraugen.« Die singenden, donnernden Zauberworte machten sie doppelt gefährlich, doppelt verführerisch. Weich, weich. Doch wie scharf, sich in den Verstand bohrend, tiefer wühlend, durch die Entschlossenheit tunnelnd. Die stärksten Schwüre sind Stroh dem Feuer im Blut. Enthalt dich mehr, sonst... Sst! Die wohlgerundete Rosigkeit zerfiel wie ein sauber geteilter Apfel. Ein Rucken der Schulter, ein Anheben erst des rechten, dann des linken Beins, und das Sipmi-Dessous lag leblos und welk, wie ein schlapper Ballon auf dem Fußboden. In Schuhen und Strümpfen, den kessgeneigten, runden, weißen Matrosenhut auf dem Kopf, kam sie auf ihn zu. »Liebling! Schatz! Hättest du doch nur was gesagt!« Sie breitete die Arme aus. Doch statt seinerseits »Liebling« zu rufen und selbst die Arme breit zu machen, wich der Wilde voll Entsetzen zurück, schlackerte mit den Handgelenken, als gelte es ein gefährliches Tier, einen Störenfried zu verscheuchen. 4 Schritte, dann stand er mit dem Rücken zur Wand. »Süß«, meinte Lenina, legte ihm die Hände auf die Schultern und schmiegte sich an ihn. »Drück mich«, drängte sie, »drück mich bis zum Hai, mein Schatz.« Auch sie verfügte über Poesie, kannte Worte, die sangen und trommelten, Zaubersprüche. »Küss mich!« Sie schloss die Augen, sie senkte die Stimme zu einem schläfrigen Säuseln. »Küss mich bis ins Koma. Komm auf die Matratze, Schatz.« Der Wilde packte sie an den Handgelenken, riss ihre Hände herunter und stieß sie grob auf Armeslänge von sich. »Au, du tust mir weh, du, oh!« Sie verstummte schlagartig. Angst ließ sie den Schmerz vergessen. Denn als sie eben die Augen aufgeschlagen hatte, hatte sie sein Gesicht gesehen. Nein, nicht sein Gesicht, das eines grimmigen Fremden. Bleich, verzerrt, vor irrer, unerklärlicher Raserei zuckend. Erschrocken flüsterte sie, »Aber was ist denn, John?« Er antwortete nicht, er starrte sie nur aus irren Augen an. Die Hände, die noch ihre Handgelenke hielten, zitterten. Sein Atem ging schwer und unregelmäßig. Schwach, fast unvernehmlich, doch umso grauenerregender, hörte sie ihn mit den Zähnen knirschen. »Was ist denn?« schrie sie beinahe. Als habe ihre Stimme ihn geweckt, packte er sie an den Schultern und schüttelte sie. »Metze«, brüllte er, »schamlose Metze!« »Ah, nicht bitte«, protestierte sie stoßweise. »Metze, bitte«, »schamlose Metze.« »Ein CCM hält C hin, finstere«, versuchte sie es. Der Wilde stieß sie so heftig von sich, dass sie stolperte und hinschlug. »Hinfort«, brüllte er, drohend über ihr aufgebaut. »Verschwinde, oder ich bringe dich um!« Er ballte die Fäuste. Lenina hob schützend die Arme vors Gesicht. »Nein, nicht bitte, John! Schnell jetzt, geschwind!« Den einen Arm noch erhoben und aus dem schreckgeweiteten Augenwinkel jede seiner Bewegungen verfolgend, rappelte sie sich hoch und floh halb kauernd, ihren Kopf schützend Richtung Bad. Der gewaltige Klaps, der ihren Abgang beschleunigte, knallte wie ein Pistolenschuss. »Au!« Lenina schoss vor. Sicher im Badezimmer verbarrikadiert, hatte sie Zeit, ihre Blessuren zu begutachten. Mit dem Rücken zum Spiegel wandte sie den Kopf, sah über die linke Schulter zurück und entdeckte auf der samtigen Haut deutlich den lodernd roten Abdruck einer flachen Hand. Sie rieb die schmerzende Stelle behutsam. Draußen im angrenzenden Raum hetzte der Wilde auf und ab, marschierte zum Wirbel der Trommeln, zur Musik der Zauberworte. »Der Zeisig tut's, die kleine goldene Fliege, vor meinem Auge buhlt sie«, unerträglich grollten sie in seinen Ohren. »Sind Iltis nicht und Hitzgestute so ungestüm in ihrer Brunst? Vom Gürtel nieder sind's Zentauren, wenn auch von oben Weib. Nur bis zum Gürtel sind sie den Göttern eigen. Jenseits alles gehört den Teufeln. Dort ist Hölle, Nacht, dort ist Schwefelpfuhl, Brenne, Sieden, Pestgeruch, Verwesung. Pfui, pfui, pfui, pa, pa. Gib etwas Bisam, guter Apotheker, meine Fantasie zu würzen.« »John«, wagte sich eine kleine schmeichlerische Stimme aus dem Bad. »John.« »O, du Unkraut! So reizend lieblich und von Duft so süß, dass du den Sinn betäubst. Dies reine Blatt, dies schöne Buch nur dazu da, um Metze draufzuschreiben? Dem Himmel ekels! O, wärst du nie geboren!« Doch haftete ihr Duft noch an ihm. Seine Jacke war weiß von dem Puder, der ihren samtenen Körper parfümierte. »Schamlose Metze!« Der unerbittliche Rhythmus obsiegte. »Schamlose!« »John, ob ich wohl meine Kleider haben könnte?« Er packte die Schlaghosen, das Hemd, das Sipni-Dessous. »Aufmachen!« befahl er und versetzte der Tür einen Tritt. »Nein!« Die Stimme war trotzig verschreckt. »Wie soll ich sie dir denn sonst geben?« »Schieb sie durch den Lüftungsschlitz über der Tür.« Er kam ihrer Aufforderung nach und kehrte zu seinem rastlosen Herumstreichen zurück. »Schamlose Metze! Wie der Unzuchtteufel mit dem feisten Bauch und dem Kartoffelfinger die zwei zusammenkitzelt! Siede, Lüderlichkeit, siede!« »John?« Er verweigerte die Antwort. »Den feisten Bauch und den Kartoffelfinger.« »John!« »Was ist?« fragte er barsch. »Ob du mir wohl meinen Malthusgürtel bringen könntest?« Lenina saß und lauschte den Schritten im anderen Zimmer. Sie fragte sich, wie lange er wohl noch so auf und ab tigern wollte, ob sie würde warten müssen, bis er die Wohnung verließ, oder ob sie, sobald sein Wutrausch nur etwas abgeklungen war, die Badezimmertür öffnen und einen Sprint wagen sollte. In ihr ängstliches Abwägen platzte das Schrillen des Telefons draußen. Das Auf und Ab verstummte. Sie hörte den Wilden ins Nichts sprechen. »Hallo?« »Ja.« »Wenn ich mir nicht zu viel über mich selbst anmaße, so bin ich es.« »Ja, sagte ich doch. Mr. Savage am Apparat.« »Bitte?« »Wer ist krank?« »Natürlich interessiert mich das.« »Aber ist die Lage ernst? Geht es ihr schlecht? Wo hat man sie hingebracht?« »Lieber Gott! Die Adresse, schnell!« »Three Park Lane. Ja. Nummer 3? Danke.« Lenina hörte den Hörer klicken und gleich darauf hastige Schritte. Eine Tür knallte, dann war alles still. War er wirklich fort? Mit unendlicher Vorsicht öffnete sie die Tür einen Spalt breit, spähte hinaus, schöpfte beim Anblick der Leere Mut, erweiterte den Spalt etwas und streckte den ganzen Kopf vor, schlich schließlich auf Zehenspitzen in den Raum, blieb dort sekundenlang mit rasendem Herz reglos stehen, lauschte, huschte dann schließlich zum Eingang, zog die Tür auf, schlüpfte hinaus, schlug sie zu, stürzte los. Erst als sie im Fahrstuhl stand und wahrhaftig den Schacht hinabglitt, fühlte sie sich halbwegs sicher.